Am Morgen des Sonnabends, als Elizabeth vor dem Frühstück einige Minuten allein mit Mr. Collins zusammentraf, benutzte er die Gelegenheit, ihr diejenigen Abschiedshöflichkeiten zu erzeigen, die er für unumgänglich nötig hielt. »Ich weiß nicht, Miss Elizabeth«, hob er an, »ob Mrs. Collins Ihnen schon unseren Dank für Ihre Güte, uns zu besuchen, abgestattet hat. Wo nicht, wird sie sicher nicht unterlassen, es zu tun, bevor Sie aus unserem Hause scheiden. Wir erkennen beide, welch ein Opfer Sie uns gebracht haben, indem unsere demütige Wohnung nichts enthält, was eine junge Dame anzuziehen vermöchte. Unsere einfache Lebensweise, unsere kleinen Zimmer, unsere geringe Dienerschaft und wenige Nachbarschaft machen Hansford allerdings zu einem etwas einförmigen Aufenthalt. Doch hoffe ich, dass Sie von unserer Erkenntlichkeit überzeugt sind, sowie von unserem guten Willen, nach besten Kräften für Ihr Vergnügen gesorgt zu haben.« Elizabeth benutzte die Pause, welche sich ihr Vetter zum Atemholen gestattete, um ihn mit Versicherungen ihres Danks und ihrer Zufriedenheit zu erfreuen. Sie hatte 6 Wochen in Charlottes angenehmer Gesellschaft zugebracht und die von ihr erhaltenen Beweise zarter Aufmerksamkeit verpflichteten sie zum herzlichsten Dank. Collins fühlte sich befriedigt und fuhr mit zunehmender Feierlichkeit fort: »Es macht mich sehr glücklich zu hören, dass Sie Ihre Zeit nicht unangenehm hier verlebt haben. Es war unser Bestreben, das Mögliche hierzu beizutragen, und glücklicherweise stand es in unserer Macht, Sie in die beste, vornehmste Gesellschaft einzuführen. Unsere Bekanntschaft mit der Familie de Bourgh, die häufige Gelegenheit, unsere geringe Wohnung mit den Prachtgemächern von Rosings zu vertauschen, gewährt mir die schmeichelhafte Versicherung, dass Ihr Aufenthalt in Hansford nicht ganz traurig gewesen sein kann. Unsere Stellung zu Ihrer Herrlichkeit und deren Familie ist in der Tat ein so seltener Vorzug, eine solche Auszeichnung, wie wenig andere sich rühmen können. Sie sehen, auf welchem Fuß wir mit Lady Catherine stehen, wie oft wir nach Rosings eingeladen werden. Solche Vorteile sind wohl imstande, uns für die wenigen kleinen Nachteile unserer Lage zu entschädigen.« Er fand keine Worte mehr für seine Gefühle und ging, sich zu erholen, mit großen Schritten im Zimmer auf und ab, während sich Elizabeth bemühte, Höflichkeit und Wahrheit in einige wenige kurze Sentenzen zu vereinigen. Collins hatte sich unterdessen erholt und fuhr nun fort: »Sie können hoffentlich einen günstigen Bericht von unserem Leben in Herefordshire abstatten, meine teure Cousine. Wenigstens schmeichle ich mir, dass Sie es tun werden. Von Lady Catherines außerordentlicher Aufmerksamkeit gegen Mrs. Collins sind Sie täglich Zeuge gewesen. Überhaupt wird es Ihnen gewiss deutlich geworden sein, dass Ihre Freundin in keiner Hinsicht ein unglückliches, doch über diesen Punkt möchte es ratsamer sein zu schweigen. Erlauben Sie mir nur, verehrteste Miss Elizabeth, hinzuzufügen, dass mein Herz keinen sehnlicheren Wunsch hegt, als Sie ebenso glücklich verheiratet zu sehen. Meine teure Charlotte und ich haben ganz gleiche Wünsche und gleiche Gesinnungen, sind sozusagen ein Herz und eine Seele. Es findet eine so merkwürdige Ähnlichkeit des Charakters und der Ideen bei uns statt, dass es mir immer klarer wird, wie wir so ganz füreinander geschaffen sind.« Elizabeth konnte leichten Herzens ihre Freude über solche Übereinstimmung und häusliche Glückseligkeit aussprechen. Doch war sie im Grunde froh, als ihre eintretende Freundin dem Wortschwall ihres Vetters ein Ende machte. Arme Charlotte! Es war ein trauriger Gedanke, sie in dieser Gesellschaft allein zurückzulassen. Aber sie hatte ihr Los selbst und mit offenen Augen erwählt. Und obgleich es ihr leid tat, Elizas Gesellschaft zu verlieren, schien sie doch nicht des Mitleids zu bedürfen. Ihr Haus und ihre Wirtschaft, ihr Kirchspiel und ihr Federvieh und alle ihre anderen wichtigen oder unwichtigen Angelegenheiten hatten den Reiz der Neuheit noch nicht für sie verloren. Endlich war der Wagen vorgefahren, die Koffer und Pakete aufgebunden, die Schachteln auf dem Rücksitz befestigt. Nach einem herzlichen Abschied von Charlotte begleitete Mr. Collins seine Gäste an den Wagen, indem er Eliza noch seine achtungsvollsten Grüße an ihre ganze Familie, an Mr. und Mrs. Gardiner unbekannterweise und eine Wiederholung seines herzlichsten Danks für alle frühere, ihm in Longbourn erwiesene Güte und Freundlichkeit auftrug. Dann hob er erst sie, hierauf Mary in den Wagen und machte die Tür mit einer tiefen Verbeugung zu, als ihm plötzlich mit Schrecken einfiel, dass sie vergessen, ihm ihre Aufträge an die Damen in Rosings zu hinterlassen. Sie werden mir unfehlbar auftragen, Lady Catherine und Mr. Burke ihre untertänigsten Empfehlungen nebst dem verbindlichsten Dank für die ihnen während ihres hiesigen Aufenthalts bezeigte Güte zu hinterbringen. Elizabeth hatte nichts dagegen einzuwenden, und somit setzte sich der Wagen in Bewegung. »Mein Gott«, rief Mary nach einem kurzen Schweigen, »kommt es mir doch vor, als wenn wir erst vor 2 Tagen hier angelangt wären. Und wie vieles hat sich doch in dieser Zeit zugetragen?« »Allerdings sehr viel«, entgegnete ihre Reisegefährtin mit einem Seufzer. »Wir haben 9-mal in Rosings zu Mittag gespeist und außerdem noch 2-mal Tee dort getrunken. Wie viel werde ich zu erzählen haben? Und wie viel zu verschweigen?« fügte sie leise hinzu. Ohne viele Worte von beiden Seiten und ohne irgendeinen Anstoß erreichten sie nach einer 4-stündigen Fahrt Mr. Gardiners Haus, wo selbst sie einige Tage zu bleiben gedachten. Jane sah wohl aus, und Elizabeth fand in dem steten Wirbel der Zerstreuungen, welche ihre gütige Tante zu ihrer Unterhaltung angeordnet, wenig Gelegenheit, ihr Inneres zu ergründen. Aber Jane sollte sie in die Heimat zurückbegleiten, und in Longbourn blieb ihr Zeit und Muße genug zu solchen Beobachtungen. Nicht ohne Anstrengung wartete sie ihre Ankunft in Longbourn ab, um der Schwester Mr. Darcys Antrag mitzuteilen. Im Besitz eines Geheimnisses zu sein, welches, wie sie wohl wusste, Jane in das höchste Erstaunen versetzen würde und das zu gleicher Zeit dem Rest ihrer Eitelkeit, den sie noch nicht hinweg zu vernünfteln imstande gewesen, so wohltat, ein solches Geheimnis mehrere Tage mit sich herumzutragen, war wirklich keine Kleinigkeit. Aber erstlich fand sich zu dessen Mitteilung weder eine passende Stunde noch Stimmung, und dann war sie noch nicht selbst mit sich übereingekommen, ob und wie viel sie der Schwester von Bingley und dessen Unschuld verkünden sollte. Es war in der 2. Woche des Mais, als die 3 jungen Damen London verließen. In einer kleinen Stadt in Hertfordshire sollten sie die Bennetsche Equipage finden, und als sie sich dem bezeichneten Wirtshaus näherten, sahen sie Kitty und Lydia ihrer wartend an einem Fenster in der oberen Etage stehen. Sie waren schon vor 1 Stunde angelangt und hatten sich die Zeit unterdessen durch einen Besuch in dem nächsten Kaufladen und mit der Zubereitung eines Salats zu vertreiben gesucht. Nachdem sie die Schwestern bewillkommt, zeigten sie ihnen triumphierend einen gedeckten Tisch mit allerhand kalten Speisen. »Ist das nicht eine allerliebste Überraschung?« sagte Lydia. »Und wir hatten die Absicht, euch alle zu bewirten. Nun aber müsst ihr uns das Geld zu diesem Gastmahl borgen, denn wir haben das unsrige eben in dem nächsten Laden ausgegeben. Schaut her, was wir gekauft. Diese Haube ist zwar nicht sehr schön, ich habe sie aber doch genommen und will sie nun zu Hause auseinandernehmen und ihr eine andere Gestalt geben.« Und als die Schwestern sie für ausnehmend hässlich erklärten, fügte sie lachend hinzu: »Oh, es waren noch viel hässlichere im Laden. Ich denke, wenn ich 9 Atlas kaufe und sie damit aufputze, kann sie doch noch recht leidlich werden. Auch kommt's ja nicht darauf an, wie man diesen Sommer aussieht, wenn das Landwehrregiment Meryton verlassen hat, was in 14 Tagen geschieht.« »Ist das gewiss?« rief Elizabeth mit dem Ausdruck der Freude. »Es ist in die Nähe von Brighton verlegt, und ich werde Papa bitten, dass er diesen Sommer mit uns dorthin geht. Es ist ein charmanter Plan, der auch wenig oder gar nichts kosten kann. Ich bin überzeugt, Mama geht gern mit. Bedenkt nur, was für einen elenden Sommer wir hier verleben würden.« »Ja«, dachte Elizabeth, »das wäre ein charmanter Plan, ganz für uns gemacht. Großer Gott, Brighton und ein ganzes Lager voll Offiziere für uns, deren Köpfe schon durch ein einziges armes Landwehrregiment und einige wenige Bälle in Meryton verrückt worden sind.« »Ich habe noch einige andere Neuigkeiten für euch«, sagte Lydia, indem sie sich zu Tisch setzten. »Was glaubt ihr wohl? Herrliche, vortreffliche Neuigkeiten und von einer gewissen Person, die wir alle sehr lieben.« Jane und Elizabeth sahen sich an und geboten hierauf, dem Aufwärter vorzugehen. Lydia sagte lachend: »Daran erkenne ich deine Förmlichkeit und Vorsicht. Der Aufwärter sollte wohl nicht hören, was ich eben erzählen will. Mir ist es lieb, dass er fort ist. Ich sah noch nie ein so hässliches Gesicht, ein solches ellenlanges Kinn. Doch wieder auf meine Nachrichten zu kommen, sie betreffen unseren Liebling Wickham. Merk wohl auf, Lizzie. Er ist der Gefahr, Mary King zu heiraten, entgangen. Sie ist nach Liverpool zu ihrem Onkel gereist, um dort zu bleiben. Wickham ist gerettet.« »Und Mary King ist gerettet«, fügte Elizabeth hinzu, gerettet aus der Gefahr, eine unvernünftige Heirat zu schließen. Wenn sie ihn wirklich gern hat, ist sie eine große Törin, jetzt gerade wegzureisen. Hoffentlich findet von beiden Seiten keine besondere Neigung statt, bemerkte Jane. Von seiner Seite gewiss nicht, entgegnete Lydia. Dafür will ich einstehen. Er bekümmerte sich nie viel um sie. Wer kann sich auch um solch ein kleines, garstiges, dickes Ding bekümmern? Elizabeth entsetzte sich über die Rohheit ihrer Schwester, schwieg jedoch, um dem Gespräch keine neue Nahrung zu geben. Nachdem die kleine Gesellschaft ihre Mahlzeit beendet und die älteren Schwestern die Zeche bezahlt hatten, wurden alle Pakete und Schachteln nebst der unwillkommenen Zugabe von Kittys und Lydias Einkäufen wieder eingepackt, worauf der Wagen fortfuhr. »Wie eng sitzen wir hier eingepresst«, sagte Lydia. »Es ist nur gut, dass ich die Haube kaufte, damit wir noch eine Schachtel mehr mit im Wagen haben. Jetzt wollen wir aber recht lustig sein und schwatzen und lachen, bis wir nach Longbourn kommen. Zuerst müsst ihr erzählen, was sich mit euch zugetragen, seit ihr fort seid. Habt ihr liebenswürdige junge Herren kennengelernt? Ist euch der Hof gemacht worden? Ich glaubte, Jane würde sich vielleicht unterdessen in London verheiraten und uns damit überraschen, dass sie als junge Frau zurückkäme. Das wäre ein Spaß gewesen. Alt genug ist sie dazu, schon 23 Jahre. Meine Tante Philipp sagte neulich, Lizzie würde besser getan haben, Vetter Collins zu heiraten. Aber ich sehe nicht ein, was das für ein Glück gewesen wäre. Himmel, wenn ich mich früher verheiratete als ihr und euch dann unter meinem Schutz mit auf die Bälle nehme, ich könnte mir keinen größeren Spaß denken. Neulich hatten wir einen sehr vergnügten Tag bei Colonel Forster. Ihr müsst nämlich wissen, dass Mrs. Forster und ich intime Freundinnen sind. Kitty und ich waren erst allein dort. Da uns Mrs. Forster aber zum Abend einen kleinen Tanz versprochen hatte, lud sie noch die beiden Harringtons ein. Harriet war krank und so musste ihre Schwester allein kommen. Um uns die Zeit zu vertreiben bis zur Ankunft der Herren, verkleideten wir den einzigen, der bei uns war, Chamberlain, als Dame. Niemand wusste um das Geheimnis, als Colonel Forster und seine Frau, Kitty und ich und die Tante Phillips, die ihre Kleider dazu hergeben musste. Er sah allerliebst aus. Und als nun Danny, Wickham, Pratt und noch mehrere andere Offiziere kamen, begrüßten sie ihn als eine Dame und würden ihn sicher nicht so bald erkannt haben, wenn wir nicht fast vor Lachen gestorben wären und dadurch den Spaß verraten hätten. Mit diesen und ähnlichen Geschichten suchte Lydia, von Kitty unterstützt, ihre Schwestern zu unterhalten, bis sie Longbourn erreichten. Elizabeth achtete so wenig wie möglich auf ihr Geschwätz, ward aber dennoch oft unangenehm durch die Erwähnung von Wickhams Namen berührt. Der Empfang im elterlichen Hause war sehr liebevoll. Mrs. Bennet freute sich, Jane in unverminderter Schönheit wiederzusehen, und Mr. Bennet äußerte während des Mittagessens mehrere Mal seine Freude über Elizas Zurückkunft. Die Gesellschaft im Esszimmer war ziemlich groß geworden, indem sich fast die ganze Familie Lucas eingefunden hatte, Mary abzuholen und die neuesten Nachrichten von Charlotte zu hören. Lady Lucas fragte Mary über den Tisch herüber nach dem Befinden ihrer ältesten Tochter und ihres Federviehs. Mrs. Bennet war auf doppelte Weise beschäftigt. Auf der einen Seite erforschte sie von Jane die neuesten Moden und auf der anderen teilte sie das eben Gehörte der jüngeren Miss Lucas mit, während Lydia alle anderen überschreiend die Abenteuer und Freuden des heutigen Morgens berichtete. »Oh, Mary«, sagte sie zu ihrer Schwester, »ich wollte, du wärst mit uns gewesen.« »Erstlich machten Kitty und ich alle Fenster zu, damit man glauben sollte, es sei niemand im Wagen. Und wäre Kitty nicht übel geworden, hätten wir den Spaß noch länger fortgetrieben. Im Gasthof bewirteten wir die drei Ankömmlinge mit dem ausgesuchtesten kalten Frühstück, wovon du ebenfalls deinen Anteil bekommen hättest, wenn du mitgewesen wärst. Als es nun zum Einsteigen kam, war der Wagen so voll Schachteln und Pakete, dass wir kaum sitzen konnten.« Wir zwängten uns aber doch hinein und waren unterwegs so lustig, erzählten und lachten so laut, dass man uns gewiss 10 Meilen weit gehört hat. »Fern sei es von mir, meine liebe Schwester«, entgegnete Mary mit feierlichem Ernst, »solche Vergnügungen herabsetzen zu wollen. Sie sind ohne Zweifel von der Beschaffenheit, dem gewöhnlichen weiblichen Charakter zuzusagen. Doch muss ich für meinen Teil gestehen, dass Freuden dieser Art keinen Reiz für mich haben und dass ich ein gutes Buch weit vorziehe.« Von dieser salbungsreichen Antwort hörte Lydia indessen kein Wort. Sie pflegte selten länger als eine halbe Minute zuzuhören und Marys Reden nie. Nach dem Essen schlug sie einen Spaziergang nach Meryton vor, den die anderen jungen Mädchen auch bereitwillig annahmen. Elizabeth aber widersetzte sich demselben standhaft. Es sollte nicht heißen, dass die Miss Bennets kaum einen halben Tag zurückgekehrt sein konnten, ohne die Gesellschaft der Offiziere zu suchen. Auch hatte sie noch einen geheimen Grund. Sie fürchtete, Wickham wiederzusehen und wollte dies so lange als möglich vermeiden. Die bevorstehende Verlegung des Regiments erfüllte sie mit Freude. Nur noch 14 Tage sollte es in Meryton bleiben, und diese kurze Frist hoffte sie glücklich zu überstehen. Ehe der Tag zu Ende ging, hatte sie schon Gelegenheit zu bemerken, dass der Plan mit Brighton, dessen Lydia schon unterwegs erwähnt, bereits mehrere Mal zwischen ihren Eltern zur Sprache gekommen war. Sie sah deutlich, dass ihr Vater keineswegs gesonnen schien, darauf einzugehen, doch pflegte er seine Antworten immer so unbestimmt und zweideutig einzurichten, dass Mrs. Bennet, obgleich manchmal mutlos gemacht, dennoch die Hoffnung, ihn endlich noch dazu zu bestimmen, nicht ganz aufgegeben hatte. Jetzt trug Elizabeth die Ungeduld, Jane von allem Vorgefallenen zu unterrichten, nicht länger. Entschlossen, ihr nichts von dem mitzuteilen, was Bezug auf sie und Bingley hatte, erzählte sie ihr am folgenden Morgen nur, was sich zwischen ihr und Darcy zugetragen. Miss Bennets Erstaunen war anfänglich zwar groß, jedoch vermöge ihrer schwesterlichen Vorliebe, die jede Eliza bezeigte Huldigung natürlich fand, nicht von langer Dauer. Sie beklagte, dass Darcy seine Empfindungen auf eine so wenig empfehlende Weise ausgesprochen und betrübte sich noch mehr über den Gram, welchen ihrer Schwester Antwort ihm notwendig gemacht haben müsste. Sein Sicherheitsgefühl, die feste Überzeugung einer günstigen Aufnahme seines Antrags waren allerdings tadelnswert, sagte Jane. Wenigstens hätte er solche Voraussetzungen nicht durch Mienen und Worte verraten dürfen. Aber bedenke nun auch, wie viel empfindlicher ihn deine Antwort schmerzen, die getäuschte Erwartung niederschlagen musste. Freilich, entgegnete Elizabeth, es tut mir in dieser Hinsicht auch leid, aber in ihm sind dagegen manche andere Gefühle, die ihm die erlittene Kränkung bald vergessen machen werden. Du kannst mich doch nicht tadeln, seinen Antrag abgewiesen zu haben. Tadeln? Oh nein. Aber du tadelst mich darüber, dass ich mit so viel Wärme von Wickham gesprochen. Auch nicht. Ich glaube nicht, dass du Unrecht tatest, darüber zu sprechen. Aber du wirst dich davon überzeugen, wenn ich dir erzählt habe, was sich tages drauf zugetragen. Und somit teilte sie ihr alle George Wickham betreffende Umstände aus dem Brief mit. Jane war wie vom Schlag getroffen. Ihr kindlich frommer Sinn hatte es nicht für möglich gehalten, eine solche Masse von Schlechtigkeit in einem Individuum vereinigt zu sehen. Auch war Darcys Rechtfertigung, obgleich ihrem Gefühl sehr wohltätig, keineswegs imstande, sie über diese Entdeckung zu trösten. Mit dem Ernst eines festen Willens versuchte sie nun, die Wahrscheinlichkeit irgendeines obwaltenden Missverständnisses darzutun und bemühte sich, den einen zu entschuldigen, ohne den anderen zu beschuldigen. »Das wird dir nicht gelingen«, sagte Elizabeth. »Es ist unmöglich, sie beide für unschuldig zu erklären. Wähle daher, aber lass es bei dem einen bewenden. Hier ist gerade Verdienst genug, um einen guten Mann daraus zu machen. Für zwei wäre es schon nicht hinreichend.« Ich meinerseits fühle mich nun geneigt, es Mr. Darcy zuzuschreiben, doch du kannst es damit halten, wie du Lust hast. Es dauerte eine geraume Weile, ehe es Eliza wieder gelang, ihrer Schwester ein Lächeln abzugewinnen. Ich kann mich nicht erinnern, jemals so erschrocken gewesen zu sein wie bei dieser Nachricht. Wickham so schlecht, so über alle Begriffe schlecht. Und der arme Darcy. Bedenke nur, Lizzie, wie viel er gelitten haben muss. Solch eine bittere Täuschung. Und dazu noch die Überzeugung deiner schlechten Meinung von ihm und die traurige Notwendigkeit, die Verirrung seiner Schwester einzugestehen. Armer, armer Darcy. Seine Lage ist wirklich schrecklich. Das fühlst du doch gewiss auch. Oh nein, mein Bedauern und mein Mitleid sind jetzt ganz vorüber, da ich dich so voll davon sehe. Du wirst ihm gewiss so vollkommene Gerechtigkeit widerfahren lassen, dass ich immer ruhiger und gleichgültiger darüber denken kann. Das Übermaß deines Gefühls lässt mich das meinige sparen, und wenn ich dich noch länger über ihn jammern höre, wird mein Herz bald so leicht wie eine Feder sein. Armer Wickham, es ist solch ein Ausdruck von Güte in seinen Zügen, so viel Offenheit und Sanftmut in seinem Wesen. Bei der Erziehung dieser beiden jungen Leute hat offenbar eine schlechte und ungerechte Verteilung der guten Eigenschaften stattgefunden. Der eine hat alle Güte und der andere nur den Schein derselben erhalten. Ich habe Mr. Darcy nie des Scheins so sehr mangelnd gefunden wie du. Und ich meinte, mich ungewöhnlich klug zu bezeigen durch den grundlosen Widerwillen gegen ihn. Du glaubst nicht, welch ein Sporn für den Geist, welch eine Veranlassung zum Witz es ist, eine Abneigung dieser Art zu haben. Man kann immer anzüglich sein, ohne etwas Wahres zu sagen. Aber man kann nicht immer über einen Mann lachen, ohne dann und wann auf den rechten Punkt zu stoßen und etwas sehr Witziges zu sagen. Lizzie, beim ersten Lesen des Briefs hast du die Sache doch gewiss nicht auf diese Weise behandelt. Nein, wahrlich nicht. Ich war sehr unglücklich darüber. Und wie verlassen fühlte ich mich. Du fehltest mir, meine teure Schwester. Ich sehnte mich nach deinem Trost und war fest überzeugt, dass du mich für weit weniger schwach, eitel und albern erklären würdest, als ich nach eigener Überzeugung gewesen bin. Es ist allerdings sehr unangenehm, dass du dich so starker Ausdrücke im Gespräch über Wickham gegen Darcy bedientest, da sie jetzt nun ganz unverdient erscheinen. Gewiss, aber die Bitterkeit meiner Worte war die natürliche Folge der Vorurteile, die mir beigebracht worden waren. Über einen Punkt wünschte ich deinen Rat zu hören. Ich möchte wissen, ob ich unseren Bekannten mitteilen soll, was ich von Wickhams Charakter erfahren habe oder nicht. Jane überlegte einige Augenblicke und erwiderte dann: »Ich sehe nicht ein, wozu es nützen soll, ihn auf diese schreckliche Weise preiszugeben. Doch was ist deine Meinung?« »Dass es besser sein wird, ganz darüber zu schweigen. Darcy hat mich nicht beauftragt, seine Mitteilungen öffentlich bekannt zu machen, im Gegenteil dringend gebeten, die seine Schwester betreffenden Umstände als Geheimnis zu bewahren.« Und wenn ich es ohne dieselben versuchen wollte, die Menschen aus ihrem Irrtum zu ziehen, würden sie mir am Ende nicht glauben. Darcy hat die allgemeine Stimme so sehr gegen sich, dass es den guten Einwohnern von Meryton den Tod bringen würde, sich ihn in einem liebenswürdigen Licht vorstellen zu müssen. Einem solchen Unternehmen fühle ich mich nicht gewachsen. Überdem wird Wickham diese Gegend nun bald verlassen, und dann geht es ja keinen Menschen mehr etwas an, ob sein Charakter gut oder schlecht ist. Früher oder später muss die Wahrheit doch ans Licht kommen. Und dann wollen wir über der Leute geringen Scharfsinn, die es nicht früher bemerkt zu haben, lachen. Für den Augenblick aber schweigen. Du hast recht. Eine unzeitige Publizität würde ihn völlig ins Verderben stürzen. Jetzt bereut er vielleicht, was er getan, und bemüht sich, es wieder gut zu machen. Wir dürfen ihn nicht zum Äußersten bringen. Elizabeth fühlte sich beruhigter in ihrem Innern nach dieser Unterredung. Zwei Geheimnisse hatten während der letzten 14 Tage wie eine drückende Last auf ihrem Herzen gelegen. Diese waren jetzt abgewälzt, und sie fand in Jane eine stets bereitwillige Hörerin, so oft sie über diese Gegenstände mit ihr zu sprechen wünschte. Nur ein Umstand störte ihre vertrauliche Unterhaltung. Die Klugheit verbot ihr, der Schwester die andere Hälfte von Darcys Brief mitzuteilen. Sie durfte nicht erfahren, wie herzlich und innig sie von Bingley geliebt gewesen, ja, vielleicht noch immer geliebt wurde. Eine solche Entdeckung konnte ihrer Ruhe gefährlich werden. Vielleicht war ihr vom Schicksal noch die Freude beschieden, eine solche Erklärung aus seinem eigenen Munde zu hören, aber bis zu diesem glücklichen Augenblick musste Elizabeth schweigen, und sie tat es mit Widerstreben. Sie war nun wieder vollkommen in der Heimat eingewohnt und imstande, ihre Schwester genauer zu beobachten. Jane schien nicht glücklich zu sein. Die Erinnerung an Bingley störte ihren Frieden. Mit ihm hatte sie die Liebe kennengelernt. In ihm sah sie das Ideal männlicher Vollkommenheit. Und selbst sein unerklärliches Benehmen, seine anscheinende Gleichgültigkeit vermochten nicht, sein Andenken zu schwächen. Konnte sie ihn auch nicht mehr entschuldigen, so fühlte sie sich doch unfähig, sein Bild aus ihrem Herzen zu reißen. Und eine innere leise Stimme flüsterte ihr zu, dass er einst noch gerechtfertigt vor ihr stehen würde. Mrs. Bennet äußerte sich mehrere Male in ihrer bekannten Manier gegen Eliza über den Herzenszustand ihrer ältesten Tochter, erlangte jedoch von dieser keine befriedigende Auskunft und hörte nur die trostlosen Umstände bestätigt, dass Jane Mr. Bingley in London nicht gesehen und dass derselbe schwerlich je wieder nach Netherfield zurückkehren würde.